Auch der Fuß ist ein Muss, an der Lende ohne Ende, am Gesäß sei nicht bäß, auch am Knie, jupp Heidi, vorn am Bauch, hinten auch. Ich brauch Stri, ich brauch Stra, ich brauch Streicheleinheiten, Streicheleinheiten, das wär schön.